Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen alle Anwesenden. Heute ist das Thema, der offizielle Titel ist eigentlich die Wunder der Himmelsreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Mi'raj und seine Bedeutung in der Geisteswelt des Islam. Tatsächlich muss man sagen, der Mi'raj hatte ursprünglich im Bewusstsein der traditionellen Kulturen eine viel größere Bedeutung, als er sie heute hat. Das liegt sicherlich an mehreren Faktoren, die ich hier nur ganz kurz ansprechen möchte, weil es schon wichtig ist. Der Mi'raj selbst bekommt in der Sira einen erheblichen Stellenwert. Und wie die meisten wissen, nicht nur beim Gebet, sondern auch bei anderen Dingen, hat der Mi'raj auch eine unmittelbare Wirkung auf viele Dinge des muslimischen Lebens. Nichtsdestoweniger gerät der Mi'raj aus verschiedenen Gründen in Vergessenheit, de facto, außer, ich sage mal, in der klassischen hanafitischen Tradition oder der klassischen nordafrikanischen Tradition, wo es noch verschiedene traditionelle Veranstaltungen in den Moscheen gibt, aber das schwächt sich auch ab. Die jüngere Generation, also in meinem Alter und jünger, hat eigentlich nicht mehr so das Verhältnis, weder zu den sogenannten Mi'raj-Name im türkischen Bereich oder im östlichen arabischen Bereich, noch zu den entsprechenden Sachen im nordafrikanischen. Das ist recht selten. Das liegt an einer bestimmten Sache, weil die Hauptbeschäftigung im Mi'raj das Verhältnis der Welten zueinander das Entscheidende ist, das Verhältnis der Propheten zu der Schöpfung und eine Besonderheit, die von ein, zwei Einzelheiten abgesehen nicht täglich unmittelbar in unser Leben bringt. Nichtsdestoweniger ist der Mi'raj entscheidend. Es ist auch eine Frage, die mit zur Aqida gehört. Aber eine Frage, die in der Regel so gut wie nie gestellt wird, wenn einer auf Aqida kommt. Kommen wir zum Ersten. Schauen wir uns das Ganze mal sprachlich an. Da haben wir einmal den Begriff Mi'raj. Der Begriff Mi'raj leitet sich ab von einem Verb, das Arja Ya'rudu. Es bedeutet wortwörtlich aufsteigen. Von einem bestimmten Punkt aufsteigen. Also ganz wortwörtlich. Es gibt im Koran die Surat al-Ma'arij. Ma'arij, Ma'arij ist wörtlich die Stufe des Aufsteigens, so könnte man sagen. Was die Ma'arij nun im Einzelnen sind, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen bei den Mufassirin. Darauf komme ich aber später, inshallah, noch. In der Ayah Nummer 4, der Surat al-Mi'raj, heißt es, Bismillahirrahmanirrahim, Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqadaruhu 50 alfa sana. Also, es steigen die Engel auf und der Ruh. Lassen wir den Ruh einmal weg, was das hier genau ist. Zu ihm, gemeint dem Throne Allahs, an einem Tag, dessen Maß oder Bemessung ausmacht 50.000 Jahre, gemeint in dem Maße, wie ihr messt. Und das ist eine der wenigen Formen und die einzige entscheidende, wo das Verb Araja Yaruju im Koran erwähnt ist. In der Sira ist der Begriff Mi'raj und der Begriff Isra, den ich gleich noch bespreche, zugleich genannt. Aber die Dinge, die Mi'raj sind und die Dinge, die Isra sind, sind nicht alle identisch. Obwohl im Volksgebrauch meistens der Begriff Isra und der Begriff Mi'raj identisch benutzt wird. Das ist aber nicht ganz richtig. Schauen wir uns einmal den Begriff Isra an. Das Grundverb ist Sara. Sara bedeutet eigentlich heimlich oder unbemerkt oder des Nachts reisen. Die Sariyya zum Beispiel ist ein traditioneller Raubzug oder eine traditionelle Kriegsexpedition, die man bei Nacht oder heimlich ausübt, mit nur wenigen Leuten. Das sind zum Beispiel die Werke, die sich mit den Razawat, den Eroberungszügen und den Kriegszügen des Propheten Sassanam beschäftigen. Seit früher Zeit immer unterteilt in die Razawat oder Marazi, das sind die offenen Feldzüge, und die Saraya, die heimlichen Kriegsexpeditionen, die er auch durchgeführt hat. Vor allen Dingen die gegen die Karawanen der Quraysh. Der Begriff Isra kommt aber von einem abgeleiteten Verb. Es ist abgeleitet von Sara, nämlich Asra. Asra ist der vierte Stamm. Bedeutet verursachen, bewirken, dass etwas geschieht. Gemeint, jemanden bewusst und mit Entscheidung heimlich unentdeckt des Nachts reisen lassen. Das ist ein relativ selten vorkommendes Wort. Wird im Koran erwähnt, in der Sura, die entweder Bani Israel oder Suratul Isra benannt wird. Es gibt verschiedene Benennungen dafür. In der ersten Aya, wo es dann heißt, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami' al-basir. Also, hoch und rein erhaben ist derjenige, gemeint Allah natürlich, der seine Diener reisen ließ, heimlich des Nachts, von der Masjid al-Haram, also der ehrenwürdigen Moschee, dem Gebetsort, ila al-Masjid al-Aqsa, zum äußersten Gebetsplatz, damals gab es noch keine Moschee dort, in dem Sinne, um welchen herum wir unsere Baraka, unseren Segen gegeben haben, linuriyahu min ayatina, auf das wir ihm zu sehen geben von unseren Wunderzeichen. Innahu huwa as-sami'ul basir. Wahrlich er, gemeint Allah, ist der Allhörende, der Allsehende. Der letzte Teil bezieht sich insbesondere darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Sinne um die Wahrheit der Dinge weiß. Und das wird insofern deutlich, als bei den Kommentatoren fast immer an dieser Stelle nicht nur über Isra und Mi'raj berichtet wird, auch bei den Tafasir, die sich überhaupt damit beschäftigen, sondern es wird auch berichtet von dem Unglauben, der Widerspenstigkeit, ja sogar dem Abfall vom Islam, was einige der frühen Muslime hatten, als sie von dem Ereignis des Mi'raj hörten. Denn, auch das wissen viele nicht, einige der frühen Muslime, nicht die sehr engstehenden Muslime, aber einige, als sie davon hörten, dass der Prophet s.a.w. offen bei der Kaaba auftrat und den Quraysh erzählte, ich bin des Nachts bis nach Quds gekommen und habe den Himmel durchquert, fielen tatsächlich vom Islam ab. Dazu komme ich aber später noch genauer. Jetzt könnte man fragen, was ist denn genau der Unterschied von Mi'raj und Isra? Das merkt man am besten in der ältesten Form der Sira von Ibn Hisham. In der Sira von Ibn Hisham ist nämlich deutlich unterschieden Isra und Mi'raj. Dafür gibt es zwei getrennte Kapitel. Als Isra wird bezeichnet der Moment oder der Zeitraum, in dem der gesandte Gottes Salam von Mekka nach Al-Quds reist, dann sein Gebet verrichtet, und zwar auf dem Ort, wo später mit dem Masjid al-Aqsa errichtet wurde. Zu dem Bau von Qubbat al-Sakhra und Masjid al-Aqsa komme ich inshallah später noch. Und dann kommt der eigentliche Teil, den man als Mi'raj bezeichnet. Das ist dann im engeren Sinne der Moment, von dem aus der Prophet Muhammad s.a.w. von dem Felsen Ibrahims aus, da wo heute Qubbat al-Sakhra im Zentrum drüber liegt, aufsteigt zu den Himmeln und die berühmte Reise macht. Das bezeichnet man im eigentlichen Sinne als Mi'raj. Das ist auch eigentlich recht naheliegend, denn damit ist das Aufsteigen durch die Schichten der Himmel gemeint. Und dementsprechend meinen sehr viele, nicht alle, aber doch die meisten Kommentatoren, dass mit dem Ma'arij nicht irgendwelche Höhenstufen, sondern konkret die Himmel selbst gemeint seien. Das ist eine der bekanntesten Interpretationen. Es gibt eine Besonderheit. Es gibt mehrere Besonderheiten. Das erste, der Mi'raj ist nicht eine Besonderheit nur unseres Propheten, sondern es wird deutlich in der Sira gesagt, dass alle Propheten diese Reise gemacht haben. Alle, ohne Ausnahme. Nur haben es nicht alle davon berichtet. Das wird deutlich in der Überlieferung, wo es heißt, dass in einem bestimmten Punkt das Reittier, der Buraq, in den ältesten Überlieferungen in der Gestalt ähnlich zwischen einem Maulesel und einem Esel oder einem Pferd, also in mittlere Größe, nach vielen Überlieferungen auch schon mit zwei Flügeln angetan, als Besonderheit, dafür zurückscheut, als der gesandte Gott des Mohammed s.a.w. auf ihm seinen Sitz nehmen soll, auf ihm reiten soll. Und Jibril a.s. hält den Buraq am Zügel und sagt, schämst du dich nicht, Buraq. Es hat noch kein Edlerer als er auf dir geritten. Und dann heißt es, und dann schämte sich Buraq so, dass ich, so erzählt der Prophet s.a.w., sah, dass er schwitzte. Daraus und aus verschiedenen anderen Überlieferungen ähnlicher Art wird eindeutig geschildert, alle Propheten haben das gemacht. Und es gibt auch verschiedene Überlieferungen, wo der Prophet Muhammad s.a.w. selbst sagt, dies ist eine Sunna aller Propheten vor mir. Also, der Mi'raj ist nicht eine singuläre Sache, sondern es hat etwas mit Prophetentum selbst zu tun. Das ist ein wichtiger Hinweis, den viele Kommentatoren nicht sehen. Das als erster Hinweis auf das, was später kommt. Jetzt, wie verläuft die Reise überhaupt? Die Reise selber von Makkah nach Al-Quds ist der Hinweg. Der Rückweg ist natürlich auch da. Der spielt nachher auch noch eine wichtige Rolle, weil da Besonderheiten vorkommen. Der eigentliche Mi'raj findet statt durch die sieben Himmel hindurch. 7 Himmel hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen, das wird im Koran deutlich gesagt. Und sie werden auch als konkrete Zahl im Mi'raj verstanden. Auch das ist wichtig. Die Zahl 7 kommt ja manchmal auch sinnbildlich vor. Aber die Überlieferungen lassen keinen Zweifel und die Kommentatoren sind sich einig, dass hier tatsächlich eine konkrete Zahl gemeint ist. Also konkret 7. Nicht 8, nicht 9 und auch nicht viele, sondern genau 7. In dem Fall kann man es wirklich festmachen. Das ist wichtig, weil es diverse Leute gibt, die auch schon andere Zahlen berichtet haben, aber das hat aus diesen Gründen keine echte Grundlage. Die Reise, ich fasse das nur jetzt ganz kurz zusammen, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, verlief so, dass der Prophet s.a.w. mit Jibril auf Burak reitend bis zu den Himmelstoren kam, denn ein jeder Himmel hat mindestens ein spezielles Tor. Mindestens eins, vielleicht mehr. Das wissen wir nicht ganz genau, es wird in den Überlieferungen immer von einem Tor berichtet. Und dieses Tor kann geschlossen und geöffnet werden. Es gibt Engel, die Torwärter sind. Die Torwärter fragen, wer ist da? Und dann sagt Jibril, gekommen ist Mohammed. Und dann sagen sie, ist er schon entsandt worden, gemeint als Prophet? Und dann sagt Jibril, ja, er ist. Und dann beglückwünschen die Engel den Propheten und machen das Tor auf. Das heißt, auch sie können ohne Erlaubnis die Tore nicht durchschreiten. Es gibt eine Regel bei den Himmeln und bei der Welt des Jenseits, die nirgendwo durchbrochen wird. Und so durchschreiten sie alle Himmel, bis sie zu der Grenze kommen, jenseits des siebten Himmels. Denn wo der siebte Himmel endet, beginnt der Sidratul Muntaha. Der Sidratul Muntaha wird beschrieben, man kann das bei Sahih Muslim sehr schön nachlesen, im Kommentar von An-Nawawi, aber auch bei anderen. Der Sidratul Muntaha ist ein gewaltiger Baum. Die Sidra als Gattungsart ist ein Lotusbaum. Ich habe diesen Baum selbst auch gesehen, in Südarabien. Das ist ein Baum, der im Original nicht sehr groß wächst, eher strauchartig. Also ich würde sagen, nicht mehr als 1,5 Meter groß im normalen Falle. Die Blätter sind klein, haben ungefähr das Maß von, na, sagen wir mal, zweimal einen kleinen Daumen, kleinen Fingernagel. Mehr ist das nicht. Also sehr klein, vielleicht 1 Zentimeter lang und dann, Linsen, und dann ungefähr ja, spitz zulaufend, weich. In der Sira wird gesagt, dieser Sitra hatte zwar die Gestalt eines Sitra, wie wir kennen, aber seine Blätter waren gewaltig wie die Ohren eines Elefanten. Und seine Früchte waren so groß wie die Wassersäcke, in denen man das Wasser auf Kamelen transportiert. Also es heißt, in das Immense gesteigert. Der Sidratul Muntaha heißt so, also der äußerste oder der Lotusbaum, an dem alles endet, weil grundsätzlich, mit offensichtlich einigen interessanten Ausnahmen, die Regel gilt, die Engel, die beim Throne Allahs stehen, kommen nicht über diese Grenze hinweg von außerhalb der Ebene des Sitra. Von der Ebene des Thrones bis zu der Ebene des Sitra kommen sie und legen dann die Befehle Allahs auf den Blättern des Sitra ab. Denn der Prophet s.a.w. beschreibt deutlich, und ich sah, wie den Sidra bedeckte, was ihn bedeckte. In Surat al-Najm wird das auch berichtet. Farashaha ma rashaha. Damit sind die Blätter des Sidra gemeint. Es heißt, und als diese Dinge von den Engeln dort abgelegt wurden, dann änderten sie auf einmal ihre Farbe, als ob sie jede Farbe hätten. Und dann heißt es, dann kommen Engel, die von unterhalb des Sitra kommen, die also innerhalb der Ebene des siebten Himmels sind, nehmen die Befehle, die Awamirillah, die Befehle Allahs auf und bringen sie durch die Himmel hinunter zur Erde. Das ist die Regel. Es ist also eine Scheidegrenze. Das Interessante ist, dass nach den meisten Überlieferungen dem Propheten Muhammad s.a.w. als Besonderheit, nach den Überlieferungen wurde das den anderen Propheten nicht gewährt, auf ihrer Himmelsreise gewährt wurde, auch die Grenze dieses Sidra zu überschreiten. Und Jibril sagt, ich kann hier nicht weitergehen. Und der Prophet s.a.w. überschreitet diese Grenze des Sidra. Und nähert sich dann der Ebene, die Ebene des Kursi ist. Denn es heißt, وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Und von ein oder zwei Mindermeinungen der Mufassirin sind sie alle der Auffassung, dass hier ein konkreter Unterthron gemeint ist. Der Kursi ist eine Art Gestell, so beschreiben es die meisten, oder wie eine ausgehöhlte Perle, in der die sieben Himmel alle ihren Platz finden. Nun ist es so, dass jenseits, man muss sagen, einfach jenseits des Kursi, der wahre Thron Allahs ist. Aber um den herum sind Schleier, Ahjiba. Diese Schleier, so wird es beschrieben, waren wie aus einem glühenden Feuer, als ob man Perlen aus Feuer hätte. Und das heißt eine Überlieferung, dass der Prophet s.a.w. sagte, dann begab ich mich jenseits des Sidra und näherte mich diesen Schleiern, die um den Thron Allahs herum sind, jedoch konnte ich mich nicht sehr nähern, denn es war, als ob diese gewaltige Hitze meine Haut verglühte. Und das sind die äußersten Schleier. Das sind die äußersten Schleier, die da sein müssen, denn es ist deutlich, auch durch einen Bericht, den ich gleich noch sage, dass wären diesen Schleier nicht um den Thron Allahs, das sämtliche Sein, die sämtliche Schöpfung vernichtet werden müsste. Denn wenn der Schleier um die Wirklichkeit Allahs und seines Thrones gelichtet wird, kann das Diesseits nicht mehr bestehen. Der Beweis findet sich nach dem Mufassirin in der Sure, in der berichtet wird, wie die Kinder Israels ihren Propheten Musa a.s. heimsuchen, indem sie sagen, wir werden dir nicht glauben, hatta nara Allaha jahratan, als bis wir Allah tatsächlich offenkundig und deutlich vor uns sehen. Und dann hat Allah als Zeichen bestimmt und seinem Propheten Musa das mitgeteilt, dass er sich einem bestimmten Berg offenbaren wollte. Das heißt, durch seine Entscheidung, durch alle Himmel hindurch, die Schleier für einen winzigen Moment gelichtet hat, aber nur für diesen Berg. Hätte er das nicht getan, wäre die ganze Schöpfung vernichtet worden. Denn in dem Moment, wo Allah die Schleier vor seiner wahren Existenz fortzog, heißt es, wurde dieser Berg zu Staub, weil er die Ansicht nicht ertrug. Denn kein geschaffenes Wesen kann in der diesseitigen Welt die Wahrheit Allahs ertragen. Das ist undenkbar. Und so wurde dieser Berg zu Staub. Die, die das verlangt hatten, fielen tot nieder und nach vielen Kommentatoren Musa auch. Und sie wurden wieder lebendig durch Allahs Entscheidung, als der Schleier wieder bedeckt wurde. Der Punkt ist hier, diese Schleier um den Thron Allahs herum müssen sein. Und weiter kann kein Geschöpf kommen. Und tatsächlich kann man sagen, und so ist also eine der Besonderheiten, es gibt noch andere, unseres Propheten Muhammad als besondere Würdigung vor anderen Propheten, dass ihm erlaubt wurde, so nah an diese Schleier um den Thron Allahs herum zu kommen, wie kein anderer vor ihm. Das ist eine Besonderheit. Das nächste, das dass der Mi'raj selber, wie gesagt, Sunna aller Gesandten ist. Man kann jetzt fragen, warum? Es hat eine Bedeutung. Ihr kennt wahrscheinlich die Überlieferung, wo es heißt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, meine Augen schlafen, doch mein Herz wacht immer. Das darum, weil ein besonderes Band besteht zwischen dem Propheten und Allah. Nur sind damit Wunder verknüpft, die wir uns nicht vorstellen können. Es ist mehr, als dass jemand an die Tür klopft und sagt, ich bin da. Und das ist eben genau der Mi'raj. Es gibt auch Hinweise übrigens im Alten Testament dazu, aber da gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Der Gestalt, dass nach einer gewissen Zeit Allah selber das Herz der Propheten nicht prüft, sondern hundertprozentig festigt, indem er ihnen all die Wunder der ganzen Himmel zeigt, sodass nichts an Zweifel übrig bleiben darf. Es ist ein Grundsatz, dass kein Prophet Zweifel an seinem Prophetentum haben darf. Er mag Zweifel haben, ob sein Volk ihm gehorchen wird, ob sein Volk auf ihn hören wird. Das sind alles andere Dinge. Doch niemals, niemals darf der geringste Zweifel an der Wahrheit der Offenbarung sein. Und darum, in seiner Barmherzigkeit, zeigte Allah den Propheten die Wunder der Himmel, auf dass sie nicht den geringsten Zweifel mehr haben sollten, an der Wirklichkeit dessen, was ihnen verkündet war. Gemäß dem, wie Ibrahim a.s. es sagt, als er darum bittet, dass Allah ihm ein Wunderzeichen gibt, auf dass mein Herz innerlich ruhig werde. Und das ist ein schönes Gegenstück zu diesem Vers. Und ihr seht, dass der Mi'raj hängt tatsächlich mit sehr vielen Sachen zusammen, die man so nicht erwartet. Gehen wir einmal etwas auf die Einzelheiten, und zwar auf die Ereignisse. Es wird Verschiedenes überliefert und sehr, sehr viele Einzelheiten, die außergewöhnlich sind. Und zwar wird berichtet, nach verschiedenen Überlieferungen, entweder, es gibt zwei Gruppen von Überlieferungen. Die erste sagt, dass der Prophet Sallallahu im Haus von Abu Talib geschlafen haben soll. Das ist eine Überlieferung. Die zweite, die dem etwas entgegensteht, ist, dass er bei der Kaaba geschlafen hätte. Unmöglich ist das nicht, zeitlich gesehen. Es gibt verschiedene Meinungen zur Zeit. Nur, wenn die zweite Überlieferung vorzuziehen wäre, dann müsste es so sein, dass dies gewesen ist, weil ja offensichtlich der Islam schon offen angekündigt wurde, dann muss das gewesen sein, nachdem Omar, respektive Hamza, bereits Muslime geworden sind. Denn es wird in der Sira deutlich gesagt, wir konnten uns bei der Kaaba nicht versammeln, die Mushrikin ließen das nicht zu, nachdem der Islam einmal offen verkündet war, von dem Gesandten Allahs, alaihi salam, bis zu dem Moment, wo Omar und Hamza Muslime wurden. Das ist eine kurze Zeit nach der ersten Hijra nach Abessinien. Das passt zeitlich auch ganz gut. Das ist also beides denkbar. Nun wird gesagt, in den Überlieferungen, wo es heißt, dass er bei der Kaaba schlief, da kam eines Nachts Jibril und weckte mich auf. Und wie weckte er den Propheten Sassam auf? Nicht so, wie man einen Menschen langsam an der Schulter warm hütte, sondern es heißt, er stieß mich mit seinem Fuß an. Das verwundert auf den ersten Blick, aber hat eine besondere Bedeutung. Und das heißt, da stand ich nicht sofort auf und er stieß mich mehr mit dem Fuß an, bis ich aufwachte und mich aufsetzte. Das ist hier nicht als Zeichen der Respektlosigkeit zu werten, sondern der Fuß des Engels hat eine besondere Bedeutung. Falls ihr euch erinnert, wie entspringt die Quelle Samsam? Die Quelle Samsam entspringt den Überlieferungen, in dem neben Ismail, während Hajar noch zwischen den Bergen Safa und Marwa hin und her läuft in ihrer Verzweiflung, sie sieht, wie der Engel dort ist und mit seiner Ferse auf den Boden stampft und an dieser Stelle die Quelle entspringt. Die Quelle Samsam hat also ihre Besonderheit nicht nur in einem Wunder allgemein, sondern in dem direkten Einwirken eines Engels, in dem Einwirken des Engels Gabriel, Jibril a.s. Und hier ist es wieder so, der Fuß des Engels ist immer ein besonderes Symbol für eine, ich sage mal, für etwas, was verursacht wird aus der jenseitigen Welt. Immer spielt der Fuß eine Rolle. Wenn die Hand eine Rolle spielt, dann wird in der Regel immer eine Strafe oder ein Ergreifen gemeint sein. Die Engel packen in der Regel nicht mit den Händen in den Überlieferungen, sondern tun alles, was mit Aufwecken oder mit Hinweisen ist, mit dem Fuß. Während die Flügel als Barmherzigkeit gedacht sind, aber nicht als aktives Tun. Es heißt natürlich, und das muss man durchaus ernsthaft verstehen, nicht nur als sinnbildlich, das wird in der Überlieferung nicht so verstanden, sondern eher in modernen Kommentatoren, dass in einer Gemeinschaft, in der man Wissen über den Islam erwerben möchte, dass dort besondere Engel kommen und ihre Flügel unter die Sitzenden breiten. Da sind die Flügel gemeint. Allerdings, hier ist es ein aktives Aufwecken. Das geschieht mit dem Fuß, nicht mit der Hand. Und dann heißt es, wird der Prophet s.a.w. aufgeweckt und dann heißt es auch schon gleich, dass der Engel Jibril a.s. ihm den Buraq zeigt. Der Buraq hat natürlich die Fantasie der Menschen immer beeinflusst und es gibt verschiedene Überlieferungen, manche davon nicht so stark. Die Ältesten in der Sira von Ibn Hisham sprechen wie gesagt davon, dass es ein Tier gewesen sei, was in der Größe und in dem Aussehen etwa zwischen einem Maulesel, einem Barrel, und einem Esel, einem Himar, oder auch einem kleinen Pferd gewesen sein soll. Also ungefähr in dieser Richtung. Das erste Element, was außergewöhnlich ist, sind die Flügel. Es heißt in der ältesten Form des Sira schon, als Besonderheit, dass der Buraq zwei Flügel gehabt haben soll, mit der er sich vorwärts antrieb. So wird es beschrieben. Das ist interessant als Beschreibung. In späteren Überlieferungen hat der Buraq auch schon einmal das Gesicht einer Frau und einen Löwenkörper und ähnliches. Auch solche Überlieferungen gibt es, aber die scheinen eher spät zu sein. Sind nicht unbedingt so stark zu nennen. Wie gesagt, in den alten Überlieferungen wird davon nichts gesprochen, sondern es ist schon ein Reittier. Der Buraq selber entstammt der jenseitigen Welt. Es ist übrigens das zweite Tier, von dem wir sicher wissen, dass es aus der jenseitigen Welt kommt. Was ist das erste Tier aus der jenseitigen Welt, das in das diesseits eindringt? Was könntet ihr mir dazu sagen, als Beispiel? Das ist das Schlachttier Ibrahims. Das heißt, zweimal wissen wir sicher, dass ein Tier aus der jenseitigen Welt, bewusst aus der jenseitigen Welt, in die diesseitige Welt gegeben wurde. Das erste Mal war es das Schlachttier Ibrahims, als Auslösung für Ismail a.s. Das zweite Mal ist es der Buraq. Es kommt also sehr selten vor. Des Weiteren, es gibt verschiedene Überlieferungen, was dann geschieht. Die meisten sagen, dass die Hinreise von Mekka nach Al-Qudus, also Jerusalem im Deutschen, keine Besonderheiten hatte. Es wird gesagt, dass es wird in der ältesten Überlieferung gesagt, dass der Prophet s.a.w. sich zumindest bis Al-Qudus sich von Buraq nicht mehr getrennt hat. Da er dann aber betete, muss er abgestiegen sein. Die Frage, ob er dann weiter mit Buraq zum Himmel aufstieg oder über eine besondere Leiter, wie in manchen Überlieferungen auch gesagt wird, da gibt es zwei verschiedene Überlieferungsstränge. Manche sagen, er hat das wieder auf Buraq gemacht, manche, dass er eine Leiter benutzt hat. Beides hat sein Für und Wider. Es könnte aber eher Buraq sein. Wallahu a'lam. Das Interessante ist jetzt, in diesem Gebiet, das Gebiet des heutigen Haram hat verschiedene Örtlichkeiten. Ziemlich in der Mitte ist der Felsen. auf dem das Ereignis mit Ibrahim und Ismail stattfand. Dieser Felsen wurde später mit dem Felsenturm überbaut, aber sehr spät. Sowohl der Felsenturm als auch die ursprüngliche Masjid al-Aqsa, wie sie heute besteht, mit leichten Umbauten, stammt aus der Zeit von Abd al-Malik ibn Marwan, aus der umayyadischen Dynastie. Ursprünglich war an diesen Orten nichts. Der Felsen war da und eine leere Fläche, denn damals war das nicht umbaut. Es gab wohl die Westmauer, die heute auch noch besteht, aber sonst gab es da nichts mehr. In der Überlieferung heißt es, dass zunächst einmal Jibril a.s. den Propheten s.a.s. zu dem Ort hin brachte, wo heute die Masjid al-Aqsa steht. Die Masjid al-Aqsa steht gewissermaßen in einer Ecke des gesamten Haram. In der Mitte der Felsen, aber die Masjid al-Aqsa ist nicht der Felsen. Viele vertun sich da auch, sondern es ist ein Gebiet etwas dahinter. Und dort, heißt es, warteten schon alle Propheten, vor allem die wichtigen Propheten, auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das heißt, sie alle beteten und unser Prophet betete ihn als Imam vor. Dann wird von den Propheten nichts mehr berichtet. Und dann heißt es, begaben sie sich anschließend zu dem Felsen und es begann dann der eigentliche Mi'raj. Nach manchen Überlieferungen findet an dieser Stelle bereits die Auswahl von Wasser, Wein und Milch statt. Nach manchen aber erst später. Ich bevorzuge aus verschiedenen Gründen diese Überlieferung, die an diesen Punkten nach dem Gebet mit dem Propheten Sassanam dieses Ereignis bringt. Und zwar heißt es, dann brachten Engel drei Gefäße. In dem ersten war Wein, in dem zweiten war Wasser, in dem dritten war Milch. Manche Überlieferungen geben einen Grund. Es heißt, der Prophet Sassanam sagte da, dann hörte ich einige der Engel zueinander sagen, wenn er den Wein nimmt, wird das den Untergang für sein Volk sein. Wenn er das Wasser nimmt, dann wird es das Zeichen sein, dass sein Volk ertrinkt oder vernichtet wird. Und wenn er Milch nimmt, dann bedeutet es Wissen. Das ist übrigens der Grund, warum in der Traumdeutung Milch und Sahne als Wissen gedeutet wird. Aus diesem Hadith heraus kommt das. Und dann nahm der Prophet naturgemäß die Milch und dann sagte Jibril, du hast Gutes gewählt. Und danach beginnt der eigentliche Mi'raj. Es gibt verschiedene Fragen, die noch dazu gehören, nämlich, wie verhält es sich mit den Besonderheiten und dieser Baraka, die ja in der Aya erwähnt wird? Diese Baraka wird bereits bezüglich der Geburt des Isa a.s. und der Ereignisse in der Zeit davor genannt. Ich will sagen, es gibt bestimmte Orte, in die Allah subhanahu wa ta'ala besondere Baraka gelegt hat. Der älteste Ort, interessanterweise, ist zwar der Ort, wo dann die Kaaba auch errichtet wird, warum, erfährt man später im Mi'raj auch wiederum, aber auch der Ort, wo der Qubbatu Sakhra und Masjid al-Aqsa ist wichtig. Wenn ihr euch erinnert, bezüglich der Zeichen des jüngsten Tages wird nämlich gesagt, wenn der Dajjal kommt, wird er alle Orte heimsuchen und die Leute werden vor ihn gebracht. Und er wird die Üblen anziehen wie ein Magnet. Und nur an drei Orten kann der Muslim, der Mu'min ist, inshallah sicher sein. Das ist erstens in Makkah und zweitens in Medina und drittens in der Masjid al-Aqsa. Nur an diesen drei Orten gibt es Sicherheit vor dem Dajjal. Wer nicht an diesem Ort ist, hat keine wirkliche Sicherheit. Aus diesem Grunde wird gesagt, dass als die Ashab den Propheten Sassanam dazu befragten, sie sagten, es mag sein, dass ihr lebend vor den Dajjal gebracht werdet. Und dann sagten sie, was sollen wir dann machen? Dann sagte er, euch wird nichts retten, außer dass ihr ihm ins Gesicht die ersten 10 Ayat von Suratul Kahf rezitiert. Und das ist der Grund, warum es zur Sunna wurde, die Suratul Kahf freitags zu rezitieren. Weil gesagt wird, in Überlieferung, an einem Freitag erschuf Allah die Welt. Und an einem Freitag wird er auch das Diesseits durch den eigentlichen jüngsten Tag zugrunde gehen lassen. Und darum ist es empfehlenswert, weil der Freitag besondere Funktionen hat und besondere Bedeutung als Zeitpunkt in der gesamten Schöpfung, den Freitag zu verknüpfen und in Gedenken daran, dass an einem Freitag der jüngste Tag anbrechen wird, im engeren Sinne, auch die Suratul Kahf zu rezitieren. Das ist der eigentliche Hintergrund davon, den viele heute auch nicht mehr wissen. Weil die Suratul Kahf, vor allen Dingen aber die ersten 10 Ayat, so wichtig sind in diesem Zusammenhang, war es eine Sitte bis in die Tabi'i-Zeit, dass die frommen Leute unter anderem diese 10 Verse mit als erste Verse den Kindern beibrachten. Nach der Fatiha und ein, zwei anderen kam gleich das. Das ist auch eine bekannte Sunna, die heute aber de facto vernachlässigt wird. Die Baraka und die Besonderheiten sind verschiedene. eine der wichtigsten ist eben die Baraka, die Allah in die Dinge legt, äußert sich, das ist ein kleiner Exkurs, äußert sich in der Regel in verschiedener Art und Weise. Vor allen Dingen drei könnte man nennen. Die Baraka, wie sie hier genannt wird, ist eine konkrete. Das erste, Baraka bedeutet Anwachsen, und zwar auch ein körperliches Anwachsen. Eine Sache, wo man sagt, es ist Baraka drin, nimmt in ihrer Substanz oder in ihrem Nutzen zu. Der Gestalt, wie man es zum Beispiel in der Sira kennt, dass nur eine Handvoll davon da ist, und der Prophet schüttelt es und es kommt immer mehr raus, dass alle davon essen können. Das nennt man Baraka, weil es anwächst. Baraka heißt wörtlich anwachsen. Das zweite, dass der Nutzen vermehrt wird. Der Nutzen wird vermehrt, wenn man zum Beispiel körperlich dasselbe bekommt, man hat aber mehr Nutzen. Der eine bekommt 300 Euro und der andere bekommt 300 Euro. Aber der erste hat Baraka darin, aus welchen Gründen noch immer, brauchen wir es nicht zu erläutern wie, in der Regel, weil es halal ist und weil es zu ihm auf gute Weise gekommen ist. Und er hat einen bestimmten Nutzen davon. Und der andere sagt, es ist mir aus den Händen gekommen, ich weiß gar nicht, wo es geblieben ist. Das ist auch eine Art, die man Baraka nennt. Die dritte, und das ist etwas, was nicht überall ist, dass diese Baraka weiterwirkt. Dass zum Beispiel eine Baraka wirkt, nachdem dort bestimmte Menschen, vor allem Propheten, gewirkt haben. Wenn sie auf diese Weise gewirkt haben und zumindest für eine bestimmte Zeit die Wahrheit des Dien sich dort verwirklicht hat, dann gibt Allah eine besondere Baraka darin. Genauso wie manche Orte einen besonderen Fluch Allahs haben. Es gibt Orte, besonders die Orte, wo eine besondere Strafe Allahs herniedergegangen ist. Beispielsweise gibt es an manchen Orten, wo das alte Babel ist, und an ein, zwei anderen Stellen, wo man davon ausgeht, dass das Volk von Nimrod und anderen bestraft worden ist, wo die Gelehrten sagten, dort ist es verboten zu beten. Dort soll der Gläubige nicht beten. Die Völker haben sich gegen Allah versündigt und dort ist ein Volk de facto vernichtet worden. Dort soll nicht gebetet werden. Dort ist keine Baraka, sondern da ist der Fluch Allahs. Dieser Ort ist verflucht. Da soll man nicht beten. Das ist ausdrücklich gesagt. Das muss man wissen. Und so gibt es also, wie ihr seht, in diesem besonderen Sinne, wie bei einer Waagschale, Orte, die eine besondere Baraka haben, die immer bleibt. Und Orte, die genau das Gegenstück haben. So ist es geregelt. Dann die Frage nach dem Wesen der Reise. Das ist sehr wichtig, bevor wir zu anderen Einzelheiten kommen. Die Frage ist, ist der Gesandte Allahs mit seinem Körper gereist? Oder mit seiner Seele? Oder wie auch immer mit seinem Geist? Oder mit einigen davon oder mit allen? Das ist eine Streitfrage, das ist nicht eindeutig geklärt. Und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Es hat einen besonderen Grund. Ich erkläre das auch warum. Erstens, es gibt Überlieferungen, wo Aisha überliefert, nachdem was sie wiederum gehört hat, denn sie war zu dem Zeitpunkt nicht dabei, dass sie sagte, der Körper des Gesandten Allahs wurde nicht vermisst während des Mi'raj. Nach anderen Überlieferungen sagen andere Sahabis, dass man ihn in dem Hause von Abu Talib oder eben gegebenenfalls dann bei der Kaaba hat schlafen sehen, ohne dass man ihn vermisst hätte während des Mi'raj. Das ist natürlich eine Zweifelsfrage. Es gibt eine besondere Erklärung dazu, weil, ich nehme erst das andere, warum es ein Zweifelsfall ist. Bei der Rückkehr nämlich von Al-Qudus nach Makkah heißt es, dass als der Prophet wiederum auf Buraq saß, Buraq, das heißt, er machte ein besonderes Geräusch. Unter ihm war eine Karawane, die hörte dieses Geräusch in den Himmel und erschrak. Und einige Tiere machten sich los mit ihren Stricken. Das gibt es heute auch noch, die Kamelstricke. Werden bis heute übrigens aus einem Naturfasermaterial gemacht. Und zwar darum, wenn die aneinander festgemacht wären mit Nylon oder irgendwas anderem, dann würden sie die ganzen Lasten mitreißen. Das ist aber nicht so. Wenn sich ein Kamel losreißt oder losbeißt, soll es nur das eine Kamel sein. Darum nimmt man bis heute nur Naturfaser. So ein Tier machte sich jedenfalls los und floh weg. Und die Leute, es war Nacht, wussten nicht, was sie da machen sollten. Und dann heißt es, dass der Gesandte Allah den Leuten etwas zurief, wo das Kamel sei. In einem Wadi hatte er es gesehen. Also aus der Luft heraus, und sie fanden das Kamel. Das sagt nämlich der Prophet selber später in einer besonderen Sache. Und bei einer anderen Gelegenheit heißt es, dass der Gesandte Allahs durstig war und er sah eine Karawane, die rastete. Und er ließ sich hinunter, oder er wurde hinuntergebracht auf seinen Wunsch, und sie hatten zwei große Gefäße. Das sind Tongefäße, über die man Stoff oder besser noch ein Lederstück spannte. Das nennt man einen Deckel. Aber ihr dürft euch nicht vorstellen, einen Deckel, wie wir das heute zum Schrauben haben. Das ist wie ein Lederdeckel, den man festzieht. Die haben, um euch das mal klar zu machen, die haben so ein Lederstück und das ist dann über den Rand drüber gezogen und dann sind Einschnitte. Da wird ein Seil drum gemacht und es wird festgezogen, sodass das richtig festhält. Und der Tonkrug hat dann eine Vertiefung. Das gibt es übrigens heute auch noch. Ich habe das alles selbst noch gesehen. Es ist heute noch immer alles da, in manchen Ecken. Jedenfalls, das heißt, er machte diesen Deckel los, der Gesandte Allahs, und trank das Wasser ganz aus. Dass das körperlich gewesen sein muss, wird deutlich in der Reaktion, die später kommt. Als nämlich, ich greife etwas vor, die Mushrikun und auch die Muslime zum Teil einen Zweifel haben. Wie könnte das sein? Dann sagt er, ein Beweis dafür, dass ich euch die Wahrheit sage, wirklich diese Reise gemacht habe, könnt ihr haben. Es wird vielleicht eine Karawane kommen, nämlich die, der das Kamel weggelaufen ist, so und so. Es wird der Name nicht genannt. Und das erste Kamel von ihnen hat die und die Farbe. Und es wird eine zweite Karawane kommen, bei der habe ich auf die und die Art und Weise das Wasser getrunken. Und dann sehen sie die wirklich am Eingang von Makka und laufen darauf zu, einige Leute, und fragen. Und sie sagen, wirklich, das ist wirklich so gewesen. Wir hörten ein seltsames Geräusch in der Luft und erschraken und das Kamel lief weg. Und wir hörten dann eine seltsame Stimme aus der Luft, die uns sagte, sucht da und da. Und da haben wir das Kamel gefunden. Und die anderen sagten, wir haben uns schon gewundert. Das Gefäß war ja fest zugemacht, war vorher zu und hinterher zu. Aber wir wussten genau, wir haben nicht davon getrunken und das ganze Wasser war weg. Das ganze Wasser war weg. Das ist ja körperliches Wasser gewesen. Aber niemand hat bisher jemals davon gehört, dass ein Geist trinkt. Und das ist der Beleg für die meisten Gelehrten, dass sie sagen, dass die Reise nicht nur mit dem Geist und mit der Seele, sondern auch mit dem Körper vollzogen wurde. Stellt sich die Frage, wie passt das mit den Überlieferungen zusammen, in der gesagt wird, der Körper des Propheten Sassalam wurde nicht vermisst. Angesichts dessen, dass auch deutlich in einer anderen Überlieferung gesagt wird, dass der Shaitan La'anatullah Ali nicht die Erlaubnis hat, den Körper des Propheten, also den äußerlichen Körper, nachzuahmen. Und auch sonst niemand. Das heißt, wenn man ihn sieht, sieht man ihn wirklich, im Traum und in der Wirklichkeit. Das hat einen besonderen Grund. Und das hat auch mit dem Miraj zu tun. Das ist das Zusammenfallen von Zeit und Ort. Ich gebe euch einen Hinweis darauf. Der letzte Rest dieses Geheimnisses ist die Traumdeutung. Wenn ihr einen Traum seht, zu einem bestimmten Zeitpunkt, so kann dieser Traum euch sagen, dass eine bestimmte Sache eintreten wird. Jedoch, das, was da eintreten soll, tritt erst nach vielen Jahren ein. Das bedeutet, in dem Moment seht ihr bereits eine Sache, die eine ganze Weile später, auf jeden Fall nicht für diesen Zeitpunkt, eintrifft. Und zwar genau so. Ihr habt also in diesem Moment letztlich einen Zeitsprung gemacht. Das ist bekannt unter den Gelehrten. Das ist kein Problem. Genauso gibt es aber auch einen körperlichen Sprung, obwohl das selten ist. Wenn Allah will, ist alles möglich. Und so muss man sich das so vorstellen. Auch wenn ihr meint, ich deute es mal so an. Ich deute es einmal so an, weil das wichtig ist. Das hat auch mit Körper und Seele zu tun. Wenn man einen Menschen vor sich hat, so sagt man, dieser Mensch besteht aus seinem fleischlichen Körper, aus seiner Seele und aus der Lebenskraft, dem Ruh al-Hayat. Alle drei sind zusammen. Man kann nicht sagen, dass diese Schichten aufeinander liegen, sondern sie durchdringen sich. Dass ein ineinander Verknüpftsein da ist, wird deutlich gesagt, weil in den Überlieferungen, die vom Tode des Menschen sprechen, gesagt wird, dass der Engel des Todes, der Malik al-Maut, die Seelen aus dem Körper herauszieht. Es ist also ein Innesein da. Auf der anderen Seite ist es so, und das gilt übrigens genauso für die Engelwelt und für die Djinnwelt, dass ihr sagen könnt, das, was wir als körperlich einen Raum betrachten, da kann von dem fleischlichen Körper natürlich nur einer zu einem Zeitpunkt an einem Ort sein. Das gilt aber nicht für die Engelwelt und nicht für die Djinnwelt. Es heißt, und würde man die Anzahl der Engel schätzen, so würde man auf einer Nadelspitze Zehntausende finden. Andererseits sagt man, dass die Engel nach unserem menschlichen Maßstab gewaltige Ausmaße ausnehmen können. Zeit und Raum und Ort gelten für die Engelwelt nicht. Sodass ihr sagen könnt, dass der Prophet in seiner Gänze wie durch ein Tor das Diesseits verlassen hat und in die Welt der Engel und des Jenseits hineingegangen ist, seine Reise gemacht hat in dieser relativ kurzen Zeit. Und als er zurückkam, war es für die Leute so, als wäre nichts vergangen. Es ist wie eine Schleife. Als ob jemand durch ein geheimes Tor rausgeht und wieder hineingeht. Ein Hinweis findet ihr im Miraj selbst. Nämlich wo der Prophet Nuh a.s. gefragt wird Und die meisten Überlieferungen dieser Art sagen, dass das während des Mi'raj gewesen ist. Die Überlieferung ist ja sonst bekannt. Wie hast du deine Zeit auf Erden gesehen, wo du doch fast 1000 Jahre dort verbracht hast? Und er sagte, so als ob jemand einen Raum durch eine Tür betritt und durch eine andere Tür wieder verlässt. Das ist genau diese Beschreibung. Denn wenn wir sagen, 1000 Jahre sind viel, für ihn ist das nichts. Und wieder immer zwei Tore. Ein, durch eins geht man hinein, durch ein anderes raus. Das gleiche tun die Engel im Mi'raj nämlich auch. Des Weiteren. Man muss also sagen, dass letztendlich Geist, Seele und Körper des Propheten während seiner Reise gemeinsam unterwegs waren, aber auf eine Art und Weise, dass sie das Diesseits durchstoßen haben und durch das Diesseits auch wieder zurückkamen, ohne dass den Menschen im Diesseits etwas dazu auffiel. Für die Menschen im Diesseits, so könntet ihr sagen, war es also wie ein winziger Moment. Für ihn war es wie ein Tag. Oder wie eine Nacht, besser gesagt. Und ihr seht, wieder ist ein Unterschied im Zeitverständnis zwischen denen, die den Propheten betrachten und den schlafend sehen, und dem Propheten selbst, der sagt, was geschehen ist. Und überhaupt, wenn ihr genau überlegt, die Zeitgrenze wird mehrmals durchstoßen und der Koran selber gibt den Beleg. Nämlich schon in der Surah Al-Ma'arij und in einer zweiten Sure, die ich in dem Fall noch nicht gebracht habe. Denn es heißt, die Engel steigen empor, gemeint von der Erde durch die sieben Himmel bis zum Throne oder bis zum Sidratul Muntaha. Wie lange Zeit brauchen sie dafür? 50.000 Jahre heißt es dort und in einer anderen Stelle heißt es 10.000 Jahre in dem Maße dessen, wie ihr rechnet. Also es sind konkrete Jahre gemeint. Das heißt, sie, diese Engel, brauchen 10.000 oder auch 50.000 Jahre. Wie lange hat der Prophet Haslam gebraucht? Nicht einmal eine ganze Nacht. Ihr seht, wieder eine völlige Verschiebung der Zeit. Und auch das ist ein Hinweis auf die gewaltige Wunderwirkung des Mi'raj. Denn wenn die Engel selber, die dazu erschaffen wurden, 50.000 Jahre brauchen, unser Prophet, a.s.w., aber nur eine Nacht, was für eine gewaltige Unterscheidung ist das? Auf dass man das richtig einschätzt. Man schätzt das nicht gewaltig genug ein. Des Nächsten. An zwei Stellen wird von einer gewaltigen Achse gesprochen. Und zwar, genauso wie alle, wie jeder Mi'raj eines jeden Propheten von Jerusalem al-Quds ausgeht, und zwar von der Kubba aus, also von dem Ort, wo heute die Kubba ist. Dort haben sie begonnen. Genauso gibt es eine andere Achse, die durch alle Welten geht. Beides durchstößt ja alle Welten. Aber bei al-Quds, und das ist die Besonderheit, sind die Tore des Himmels und über der Kaaba ist die Achse, um die sich alle Welten drehen. Denn es heißt, in jedem der Himmel gibt es eine Kaaba. Eine Widerspiegelung unserer Kaaba. Und in der Überlieferung heißt es, dass der Prophet Sassalam sagte, wir müssen uns das nicht konkret räumlich vorstellen, sondern dem Sinne nach, dass er sagte, eine jede Kaaba ist über der, die ihr nachfolgt, in einem unteren Himmel oder in einem unteren Teil. Das heißt, die Kaaba des untersten Himmels ist genau über der, die wir jetzt sehen. Und würde sinnbildlich ein Stein vom Boden einer Kaaba herunterfallen, würde er auf dem Dach der Kaaba, die darunter ist, landen. Außerdem wird während des Mi'raj gesagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam immer sah, dass die Engel an einem bestimmten Punkt um die Kaaba ihres Himmels einen Tawaf machten. Unser Tawaf auf der Erde ist also ein Spiegelbild dessen, was in den sieben Himmeln über uns vorgeht. Nichts anderes als ein Spiegelbild. Wer auf den Tawaf auf der Erde schaut, sieht Ähnliches, als würde er den Tawaf im Himmel sehen, wo die Engel Tawaf um ihre Kaaba machen. Auch das ist eine Besonderheit. Drei Namen von Kaaba sind bekannt. Die Kaaba unserer Welt ist Al-Baytul Atiq, wie es im Koran ausdrücklich heißt. Die Kaaba des siebten Himmels heißt Al-Baytul Ma'mur. In Surat al-Tur wird es erwähnt, Wal-Baytul Ma'mur heißt die Aya. Damit ist die Kaaba des siebten Himmels gemeint, die Kaaba, wo Ibrahim zugeordnet wird. Und dann ist noch bekannt der Name der Kaaba des untersten Himmels. Das wird Baytul Izzah, Haus der Würde, genannt. Und das hat einen Grund. Die beiden äußersten Kaabas sind wichtig. Die Namen der anderen wissen wir nicht, aber diese beiden äußeren sind sehr wichtig. Warum sind sie wichtig? Für uns ist die Kaaba der Ausrichtungspunkt. Und der Grund, warum Allah SWT letztendlich in seiner Weisheit uns die Kaaba zur Qibla, zur Gebetsrichtung machte, ist der, dass dort die große Achse aller Welten ist, wo alle herumstreben. Menschen, Engel, Dschinn, alle möglichen. Übrigens, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, mich hat jemand darauf hingewiesen, das ist jetzt nicht absolut, aber ich habe selbst gesehen, dass es also zu über 90% stimmt. Es gibt kleine Vögel, die im Haram nisten. So gut wie nie fliegen sie über die Kaaba. So gut wie nie. Ganz, ganz selten. Sie fliegen immer drum herum. Immer. Man kann das, wenn man genau schaut, sehen. Das geht also festzustellen. Das ist schon vielen aufgefallen. Der Hintergrund ist, die oberste Kaaba ist der Ansatzpunkt zum Throne. Denn die unterste Kaaba, die oberste Kaaba, heißt, ist ziemlich nah unter dem Throne Allahs. Wenn wir sagen, wie ist jetzt die Besonderheit, so können wir sagen, dass hier eine direkte Beziehung, eine direkte Kette besteht, die unter dem Throne Allahs selbst, subhanahu wa ta'ala, anfängt und endet bei der Kaaba unserer Welt. Und das ist die Besonderheit unserer Kaaba. Das ist eine ganz besondere Beziehung. Die Frage der untersten Kaaba von Baitul Izzah ist die, dass Jibril a.s., als er den Koran herabbrachte auf Befehl Allahs, der Koran von Allah, von der wohlverwahrten Tafel, heruntergebracht von Jibril, wurde heruntergebracht wohin? Zu Baitul Izzah. Die Überlieferungen sagen ganz deutlich, nicht direkt, sondern erst zu Baitul Izzah. Und von dort aus nahm Jibril das, was herabgehen sollte, und hat es stückweise dem Gesandten Allahs a.s. übermittelt. Das heißt, es wurde gelagert bei dieser Kaaba des untersten Himmels. Darum kennen wir auch den Namen, sonst würden wir den Namen wahrscheinlich nicht kennen. Dann stellt sich die Frage nach der Barzach-Welt. Das ist die erste Erklärung darum, warum Zeit und Ort nicht zusammenfallen. Die Barzach-Welt ist die Welt, oder die ist die Reihe von Welten, es sind mehrere, die zwischen dem Diesseits und dem Jenseits stehen. Das wirkliche Jenseits ist uns verschlossen. Und das wirkliche Diesseits, gut, das kennen wir. Dazwischen gibt es aber einen anderen Bereich, das ist die Welt des Barzach. Die Welt des Barzach hat für das Wachsein und für das Nichtwachsein eine Bedeutung. Dergestalt, die Seelen, die verstorben sind, und zwar bevor der eigentliche jüngste Tag anbricht, finden ihren Platz in der Barzach-Welt. Genauso wie die Seelen der Träumenden, die Allah aus dem Körper herausnimmt und auch in diese Barzach-Welt versetzt. Und das ist der Grund, dies ist auch die Meinung aller Gelehrter dazu, warum es möglich ist, dass man in einem Wahrtraum auch Verstorbene sieht. Man sieht einen Teil ihres Geistes oder einen Teil ihrer Seele, je nachdem, gemäß dem Zustand, in dem sie sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn Allah das will. Das ist machbar und das ist möglich, weil sich hier tatsächlich alle treffen. Man kann sagen, in der Barzach-Welt treffen sich die Seelen der Menschen, der Lebenden und der Toten. Und es treffen sich die Engel und es treffen sich die Djinnwesen. Alle treffen sich dort. Es ist also ein völliger Überschneidungspunkt. In diesem Überschneidungspunkt ist der erste Schritt für die Aufhebung dessen, was wir die irdische Zeit und den irdischen Ort nennen. Es gilt dort nicht. Es gilt dort nicht. Und darum, wenn man im Traum sieht, dass man in einer Sekunde Entfernung zurückliegt, die nicht möglich wären, oder riesige Zeitsprünge macht, so ist das nicht einfach nur eine Einbildung, sondern es ist eine Art der Wirklichkeit. Die Barzach-Welt ist kein Traum, wie wir es verstehen. Wer meint, dass Träume nur Bilder sind, ist im Irrtum. Das, was man sieht, ist auf eine besondere Weise Wirklichkeit. Und darum, wenn in den Überlieferungen steht, dass der Mi'raj oder der Isra eine Ru'ya war, so ist das nicht zu verstehen und ist auch falsch übersetzt, wenn man sagt, es war ein Traum. Nein, es war eine Sicht. Aber die Sicht ist etwas Wirkliches in der islamischen Auffassung. Es ist nicht nur ein Bild, wie etwas, was angemalt ist. Es gibt verschiedene Ereignisse, auf die komme ich jetzt konkret. Und zwar Ereignisse, die nahelegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala allen Dingen, die er erschaffen hat, Engelwesen zugewiesen hat. Einen Beleg findet man im Folgenden. Bei einigen Berichten, die dieses Ereignis dem vierten Himmel zuweisen, wird gesagt, dass Jibril a.s. und unser Prophet Muhammad a.s. im vierten Himmel oder in der Ebene des vierten Himmels sehen, wie einige Engel kommen und zwar durch ein Tor hereinschreiten, eine Umrundung wohl um die Kaaba ihres Himmels machen, aber dann wieder durch ein anderes Tor verschwinden. Und niemals sehen sie, dass ein Engel wiederkehrt. Sie wundern sich darüber. Und hier, wie auch bei anderen Gelegenheiten, ist sehr interessant, dass Jibril, und er lügt nicht, sagt, ich weiß nicht, was das ist. Der Prophet Muhammad fragt, was tun Sie da? Jibril sagt, ich weiß es auch nicht. Gehen wir fragen. Und dann, ihr seht, es gibt Dinge, die selbst den Engeln verborgen sind. Auch den größten Engeln, weil es für sie keine Bedeutung hat. Aber unseren Propheten sollte das offenkundig werden. Auch da ist die Besonderheit unseres Propheten S.A.W. deutlich zu sehen. Unser Prophet S.A.W. begibt sich also dann zu einem der Engel, die gerade eingetreten sind. Und fragt. Und der Engel sagt, auch das ist interessant, jedes Mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Stern, einen Kaukab, einen Stern erschafft, dann wird einer von uns durch das Eingangstor eintreten. Wir machen unsere Umrundung und treten durch das Tor wieder aus. Und wir kehren nicht mehr wieder bis zum jüngsten Tag. Und hieraus kann man verschiedene Dinge deuten. Das erste, das Tor, durch das der Engel eintritt, steht für die Geburt des Sterns. Ein Stern wird erschaffen, der Engel tritt durch das Tor ein. Und in dem Moment, wo der Engel wieder austritt, stirbt der Stern. Und hier ist wieder ein Hinweis auf den Zeitsprung. Denn die Sterne leben und sterben nicht in der Regel innerhalb einer Sekunde, sondern sie brauchen unendlich viele Jahre dafür. Würdet ihr heute einen Astronomen fragen, so würde er sagen, ein Stern lebt teilweise Millionen von Jahren. Jedoch, auf der Ebene des vierten Himmels, dauert es nur einen Tawaf, eine Umrundung und Leben und Sterben des Sterns wird gezeigt. Wir wissen nicht, was Allah an Wundern alles erschaffen hat. Doch es ist deutlich gesagt, und das war mehr als einer Stelle, nicht nur einige, sondern alle Dinge des Diesseits, Berge, Pflanzen, Wüsten, Felsen, auch die Sterne, auch Dinge, die mit unserer engeren Welt nichts zu tun haben. Über alle sind Engel gesetzt, die wachen, die eine Aufgabe haben. Über alle Dinge des Seins sind Engel gesetzt. Einer oder viele. Es gibt nichts, wo nicht Engel sind. Und sie alle haben eine bestimmte Aufgabe. Und so ist es einfach, dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil er es so wollte, bestimmt hat, dass er über alles eine Herrschaft ausübt. Und wie es in der Überlieferung heißt, selbst wenn die Engel zu mir kommen und mir etwas berichten, so weiß, wenn sie etwas berichten, so weiß er doch schon besser darüber Bescheid. Trotzdem hat er bestimmt, dass sie darüber gesetzt sind. Trotzdem hat er bestimmt, dass die Engel diese Aufträge ausführen und kommen. In einem anderen und in sehr vielen Stellen sieht der Prophet s.a.w. auch in dem Bereich der Barzach-Welt, wo die Sünder bestraft werden. Wir müssen davon ausgehen, dass unser Prophet s.a.w. einen Blick geworfen hat in das, was man im Koran Sijin nennt und das, was man Al-Liyun nennt. Denn es wird gesagt, was ist Sijin und was ist Al-Liyun? Es sind Vorgeschmack von Paradies und Hölle. Die Seelen der Verstorbenen, die noch nicht den jüngsten Tag zeitlich erreicht haben, die werden Bukratan wa Ashiya, so heißt es im Koran, und mehr als eine Aya, genommen von Engeln, die dazu beauftragt sind, und werden zu Sijin und Al-Yun gebracht. Die in der späteren Zeit das Paradies zu erwarten haben, werden nach Al-Yun gebracht, wo sie einen Vorgeschmack des Paradieses bekommen. Es ist noch nicht so schön wie im Paradies, aber es ist ein Vorgeschmack. Und die anderen werden nach Sijin gebracht, wo sie die ersten Strafen erleiden. Im Mi'raj hat der Prophet s.a.w. eindeutig einen Blick daran geworfen. Das wird auch gesagt von den Kommentatoren. Denn es heißt, er sieht zum Beispiel Frauen, die an ihren Brüsten mit Eisenhaken aufgehängt sind und daran hängen. Und er fragt, was ist das? Dann heißt es, das sind die Frauen, die ihren Ehemännern heimlich Kinder untergeschoben haben, die diese Männer gar nicht gezeugt haben. Oder er sieht Leute, heißt es in der Überlieferung, mit gewaltig wulstigen Lippen, die sich glühende Steine in den Mund werfen müssen und sie kommen dann ihnen zum Hinterteil wieder heraus. Und dann wird gesagt, warum müssen sie das machen? Dann sagt Jibril, das sind Männer oder das sind Menschen, die den Besitz von Waisenkindern zu Unrecht vergeudet und genommen haben. Und dann sieht er verschiedene andere Dinge, die alle in dieser Art und Weise ablaufen. Und dann, das ist auch sehr interessant, auf das ihr seht, dass eine direkte Beziehung besteht zwischen Erde und Himmel, kommt er zu einigen Engeln, die etwas einpflanzen. Das heißt Rors, also tatsächlich Schößlinge einpflanzen. Der Prophet s.a.w. weiß nicht, was das ist. Er fragt Jibril, der weiß es auch nicht. Und er sagt, gehen wir wieder fragen. Dann fragen sie. Einer der Engel sagt, jedes Mal, wenn eine bestimmte Person auf Erden, wir sind für eine bestimmte Person zuständig, nur für eine ganz konkrete einzelne Person, wenn diese Person etwas Gutes tut, pflanzen wir eine Pflanze ein. Und die soll er im Jenseits wiederfinden. Nach einer Weile, heißt es in der Überlieferung, kommen sie an derselben Stelle wieder vorbei. Dann sitzen die Engel da aber, die Hände im Schoß und tun nichts. Dann fragt der Prophet, warum sitzt ihr jetzt hier? Dann sagt der Engel, jetzt gerade hat der Mann aufgehört, etwas Gutes zu tun. Jetzt gerade, in dieser Sekunde. Das bedeutet, es gibt eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Diesseits und der Engelwelt. Und es gibt nichts, was wir tun, nichts, was nicht eine direkte Auswirkung in den Himmel hat. Nichts. Dafür sind Wesen geschaffen, die nur dafür zuständig sind. Die Reise geht dann letztlich weiter. Der Prophet sieht den Sidrat al-Muntaha und er sieht andere Wunderzeichen Allahs durch den Himmel hindurch. Er wird zu dem Sidra gebracht und er beschreibt den Sidra. Und er sagt, wie gesagt, der Sidra, im Original, der Sidra, also auf Erden, ist ein ganz kleiner Baum, kleinblättrig, hat viele Blätter. Und er sagt eben, das waren gewaltig große Blätter, die Früchte waren so und so groß. Er beschreibt, wie die Engel von jenseits des Sidra kommen und die Befehle Allahs darauf niederlegen und wie andere Engel kommen, den Baum bedecken und dann die Befehle mit sich nehmen und die Blätter haben wieder ihre normale Form. Dann letztlich heißt es, dass sich der Prophet, nachdem er vorher auch schon mit dem Propheten, da komme ich gleich abschließend noch drauf, gesprochen hat, begibt er sich dann in die Nähe des Thrones Allahs. Und nach manchen Überlieferungen heißt es, als ich dann nicht näher kommen wollte, dann rief mir Allah selber zu, O Muhammad, du wirst erwartet, komm näher. Das ist auch eine besondere Aufforderung. Danach nähert sich der Prophet und wirft sich nieder. Danach spricht Allah mit ihm und es ist das einzige Mal, dass wir sagen können, dass der Prophet s.a.w. direkt von jenseits einem Schleier, min wara il hijab, mit Allah gesprochen hat. Denn das hat einen Grund. Man nennt Musa a.s. Kalimullah. Darum, wann er mit Allah sprach, von jenseits eines Schleiers. Das war der brennende Dornbusch, der nicht verbrannte. Bei Musa ist die Besonderheit, das ist seine Besonderheit, dass Allah s.w.t. ihm die Offenbarung nicht über Jibril gebracht hat, sondern direkt. Das heißt, auf dem Berge Tur oder Sina gab ihm Allah die Tafeln selbst. Nicht über Jibril. Es heißt, er sprach mit Musa selbst, nicht über Jibril. Bei den anderen Propheten ist das nicht so. Da tritt immer Jibril dazwischen. Nun gibt es aber eine Überlieferung bezüglich des Propheten Suleiman, die ich kurz erwähne, woraus deutlich wird, dass die Propheten einander gekannt haben und wussten, durch Eingebung Allahs, dass sie bestimmte Rechte der anderen Propheten nicht verletzen durften. Jeder Prophet hat eine Besonderheit, die nicht von den anderen, seinen Brüdern im Prophetentum angetastet werden darf. Dazu zählt, der Prophet s.a.w. beschreibt in einer Überlieferung, die etwas außerhalb des Miraj liegt, die aber hierzu passt, dass er im Morgengebet war und dann heißt es, machte einer der Afarid, der besonders bösen Teufelwesen, einen Angriff auf mich und packte mich. Wir rangen miteinander. Ich kam aus dem Gebet heraus, wir rangen miteinander. Und letztlich habe ich ihn überwältigt. Ich wollte ihn eigentlich an einen der Pfosten der Moschee anbinden, auf dass ihr ihn des Morgens alle sehen könntet. Doch jetzt, ich entsann mich an ein Wort meines Bruders, er sagt Bruder, meines Bruders Suleiman, das wird im Koran ja erwähnt, gib mir etwas, was du keinem anderen nach mir gibst. Und darum ließ ich ihn wieder frei. Gemeint, er hätte es gekonnt, und so wird gesagt, die Propheten können oft viele Dinge gleichzeitig. Aber an jedem Propheten wird gesagt, hüte dich. Es gibt eine Grenze, die Allah betrifft, Himmatullah, sagt man. Und es gibt eine solche Grenze, einen Hoheitshof, um das Wesen der anderen Propheten. Nimm den anderen Propheten nicht ihr Recht. Wir haben einem jeden von euch etwas Besonderes gegeben. Das dürft ihr nicht antasten. Das nennt man den Himmer, einen besonderen Hoheitshof. Das heißt, jeder König hat seinen Himmer. Himmatun heißt das. Das ist der Grenzbereich, den keiner berühren darf. Und das heißt in der Überlieferung, auch Allah hat einen Himmer, den man nicht berühren darf. Genauso, auch das zählt zu den Besonderheiten, die hier wieder zum Tragen kommen, auch im Mi'raj, ein jeder Prophet, Gottes Segen mit ihm allen, alaihi wassalam ajma'in, ein jeder der Propheten und Gesandten hat ein besonderes Dua. Neben seinen anderen hat er ein besonderes Dua, was Allah niemals zurückweist. Und die Propheten heben sich dieses Dua für etwas auf. Das Dua des Propheten Nuh a.s. ist gewesen, als er an seinem Volk verzweifelte, dass er sagt, La taj'al fil ardi dayara, erschaffe keine sündhaften Generationen mehr auf Erden. Das war das Dua des Propheten Nuh. Er wünschte sich die Vernichtung für die Sünder und dass er endlich von seiner Aufgabe erlöst würde. Und Allah hat es erhört. Und was ist das Dua unseres Propheten Muhammad s.a.s. gewesen? Und das hat auch eine Besonderheit. Und das hat darum, das ist der Grund dafür, am jüngsten Tag hat nur unser Prophet das Recht für Shafa'a, die Fürbitte bei Allah. Wenn die Menschen sich zu ihren Propheten hinflüchten in großen Scharen, hin und her sich wälzen in ihrer Angst und die Propheten sagen, geht, ich habe eine andere Sache, ich kann das nicht machen, wendet euch an ihn da. Und sie wenden sich zu unserem Propheten Muhammad s.a.w. Warum? Weil das Dua, das besondere Dua unseres Propheten Muhammad s.a.w. gewesen ist, dass Allah ihm, und das wird während des, nach meiner Überlieferung auch während des Mi'raj erwähnt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sich wünschte, Fürbitte Schafa'a machen zu dürfen für seine Umma am Tage des Gerichts. Das hatte sich kein anderer Prophet gewünscht. Und darum, am jüngsten Tag, wissen ebenfalls die anderen Propheten im Gesandten, wir dürfen das nicht tun, weil das seine Himma ist. Das ist seine Sache. Und so bekam der Prophet diese Besonderheit. Und deswegen hat der Prophet s.a.w. wiederum auch andere Dinge nicht getan, die den Propheten zukommt. Dass wiederum eine geistige Beziehung da ist zwischen den Propheten und ihrer Aufgabe, merkt ihr daran. Es heißt, dass Allah s.w.t. ursprünglich unserem Propheten Muhammad s.a.w. auferlegte, dass er sagte, befehle deinem Volk, dass sie am Tage 50 Gebete verrichten. Und in der berühmten Überlieferung begibt sich der Prophet s.a.w. wieder zurück, offensichtlich über mehr als die Strecke des ersten Himmels, wo Ibrahim übereinstimmend genannt wird, sondern etwas tiefer, ein, zwei Himmel tiefer, wo Musa a.s. ist. Und Musa sagte am Anfang, sage mir, was dein Herr dir aufträgt. Komm wieder zu mir und sag's mir. Dann sagt der Prophet s.a.w. zu seinem Bruder Musa a.s., er hat mir aufgetragen 50 Gebete. Musa sagt, das wird dein Volk nicht leisten können. Geh zurück und bitte um Erleichterung. Das tut der Gesandte Allahs. Und Allah sagt dann, gut, dann sollen es so und so viele Gebete sein. In der Überlieferung heißt es, dass Musa dann sagte, das werden sie immer noch nicht schaffen. Ich sage dir, ich habe es versucht, es wird nicht gelingen. Bitte deinen Herrn noch, bitte unseren Herrn noch einmal um Verringerung. So lange, bis heißt es in der Überlieferung, bis ich mehrmals hin und her ging und dann letztendlich Allah sagte, gut, dann sollen es 5 Gebete sein, bei Tag und bei Nacht. Und das ist der Grund, warum wir 5 Gebete machen. Denn dann heißt es, kam der Prophet s.a.w. wieder zu Musa und Musa sagte, ich sage dir, auch damit werden sie Schwierigkeiten haben, sie werden es nicht schaffen. Geh nochmal zurück und bitte um Erleichterung. Aber dann heißt es, dass der Prophet s.a.w. sagte, ich schäme mich noch einmal von meinem Herrn zu erscheinen und das werde ich nicht tun. Und darum, das ist der eigentliche Grund, warum wir 5 Gebete verrichten. Das Licht auch im Mi'raj begründet. Es heißt aber, dass dann anschließend Allah SWT den Propheten s.a.w. etwas eingab und dass der Prophet dann anschließend, als er vom Mi'raj erzählte, seinen Gefährten erzählte, denkt aber nicht, dass diese Zahl keine Bedeutung hat. Denn wer 5 Gebete in Tag und Nacht verrichtet, dem sollen sie vergolten werden wie 50. Und da habt ihr wieder die Beziehung. Und ihr merkt, warum ist eine Besonderheit? Warum ist die Besonderheit, dass es gerade Musa ist, der ihn, den Propheten Muhammad s.a.w. ermahnt? Darum, weil es zwei Besonderheiten gibt, die diese beide verbindet. Die erste, dass insbesondere der Prophet Musa a.s. Probleme hatte mit dem Gehorsam seines Volkes, die von Allah s.w.t. so sehr bevorzugt worden sind. Wo es heißt, und wir haben euch Fadl, so wie wir euch Fadl, also Vorzug gegeben haben, vor den übrigen Menschen. Trotzdem haben sie sich widersetzlich gezeigt. Und auf der anderen Seite, weil zwischen ihnen beiden in dem Moment eine Beziehung besteht. Denn wie gesagt, üblicherweise ist Musa, Kalimullah, der von jenseits des Schleiers, mit Wara al-Hijab, mit Allah gesprochen hat. Und in diesem Falle, notwendigerweise, musste ja der Gesandte Allahs, Muhammad s.a.w., diese Himmatur Rasul Musa a.s. verletzen. Es ging ja gar nicht anders. Normalerweise wäre es eine Verletzung seines Himmer, seines Hoheitsbereiches gewesen, aber das musste er in dem Falle machen, weil es zum Mi'raj einfach dazugehört. Auf diese Weise besteht zwischen ihnen eine besondere Beziehung. Und das ist der Hintergrund, warum es letztlich Musa ist, der dem Propheten Muhammad s.a.w. das sagt, obwohl die anderen Propheten es auch gewusst hätten. Eine weitere Besonderheit ist im siebten Himmel, dann haben wir bald die Besonderheiten noch durch, eine Besonderheit ist, dass es heißt, in Sahih Muslim und anderen Überlieferungen, die authentischen Charakter haben, dass der Prophet s.a.w., als er zum siebten Himmel und zur Kaaba des siebten Himmels in den Betel Mahmur kommt, sieht, wie dort Ibrahim ist. Und das heißt, in vielen Überlieferungen, Ibrahim lehnte sich mit seinem Rücken an die Kaaba. Mit seinem Rücken. Er schaute also nicht auf die Qibla, sondern er wandte ihr den Rücken zu. Darum wird gesagt, da es dem Propheten zulässig war, ist es auch im Diesseits dem Muslim erlaubt, seinen Rücken der Kaaba zuzuwenden. Wenn es nicht aus Erniedrigung heraus natürlich passiert, das ist klar, aber prinzipiell ist es mal erlaubt. Sonst wäre ja die Frage, ob es überhaupt erlaubt sei. aus Würdigung gegenüber der Kaaba-Richtung, also der Qibla. Aber aufgrund dieser Sache ist es in die Ahkam des Fiqh eingegangen. Es ist zulässig, dass man seinen Rücken der Kaaba zuwendet. Das wird nicht als eine Sünde betrachtet, weil der Prophet Ibrahim a.s. in den Berichten über den Mi'raj es genauso gemacht hat. Und wir können nicht annehmen, dass ein Prophet, sei es im Diesseits oder im Jenseits, eine Sünde tut. Aus diesem Sinne kann es keine Sünde sein, sich mit dem Rücken zur Kaaba hinzuwenden. Ihr seht, es sind sehr viele Ahkam drin, die man üblicherweise nicht beachtet. Dann gibt es noch eine Besonderheit zur Abfolge der Propheten in den Himmeln. Es wird gesagt, in jedem Himmel fand der Prophet Sallam einen der Propheten vor. Es gibt über die Reihenfolge keinen absoluten Konsens. Nur ist sicher, im ersten Himmel, sagen alle Überlieferungen, findet er Adam a.s. vor und im siebten Himmel findet er Ibrahim a.s. vor. Über die Reihenfolge der anderen wird nichts gesagt. Üblicherweise wird berichtet, dass er vorfand Isa, dass er Musa vorfand, dass er Idris vorfand, dass er Harun vorfand. Und dann werden verschiedene Propheten überliefert. Manche sagen Suleiman, manche sagen andere. Aber über diese, die werden also immer genannt. Das heißt, im obersten Himmel dann Ibrahim a.s., im siebten Himmel, im untersten Adam a.s. Und dann werden noch erwähnt Musa, Harun auf jeden Fall, Dawud wird erwähnt und Idris wird erwähnt. Über den verbleibenden siebten Propheten gibt es Ikhtilaf, da gibt es verschiedene Überlieferungen. Auch über die Reihenfolge zwischen dem ersten und siebten gibt es verschiedene. Das spielt auch nicht die große Rolle. Wichtiger ist hier, dass zu Adam noch etwas gesagt wird und zu Ibrahim. Und zwar, es hat einen Grund, und auch das sagen die Kommentatoren, warum ausgerechnet Adam im ersten und Ibrahim im siebten Himmel angesiedelt ist. Es hat einen Grund. Den könnt ihr euch vielleicht auch schon denken. Der erste Himmel ist der Beginn jener besonderen Welt. Und Adam steht am Beginn der Menschheit. Er ist unser aller Vater. Und es heißt außerdem, dass, und das entspricht anderen Überlieferungen, die zur Behandlung der Toten von den Engeln sprechen, warum sage ich? Und zwar, dass Adam offensichtlich an einem Tor sitzt, wo die Seelen der Menschen, die versterben oder verstorben sind gerade, vorbeigeführt werden oder vorbeigehen müssen. Denn es heißt, er sieht, dass der Prophet Sallam sah, wie Adam an einem Tor sitzt oder in der Nähe eines Tores sitzt und dann manchmal, der Prophet sieht es wie Menschen. Er sieht, als ob Menschen dort durchgehen und kann sich darauf keinen Reim machen. Und Adam a.s. sagt manchmal, das ist übel und das ist gut. Und dann fragt er Jibril a.s. und er sagt, frag ihn. Und sagt Adam, jedes Mal, wenn eine gute Seele vorüberkommt, dann sage ich, eine gute Seele auf einem guten Körper. Und wenn ein übler Mensch, der übel gelebt hat, kommt, dann sage ich, eine üble Seele aus einem üblen Körper. Das entspricht ungefähr der Bedeutung oder der Angabe, wo es heißt, dass die Engel des Todes oder die Helfer, dass der Engel des Todes oder seine Helferengel eine Seele aus dem Körper herausnehmen, in etwas Bestimmtes einwickeln und dann zum untersten Himmel bringen. Nur heißt es da, dass den üblen Seelen der Einlass verweigert wird. Mag aber sein, dass das ein Tor kurz davor ist. Oder dass Adam auf andere Weise das sieht. Wir wissen es nicht genau. Es ist wahrscheinlicher, dass die Seelen zu einem bestimmten Zeitpunkt mindestens einmal durch dieses Tor gehen müssen, und zwar nach dem Tode. Denn es wird in den Überlieferungen anderer Art gesagt, dass die Seelen der Verstorbenen, die übel sind und vor Allah keine Gnade finden, zumindest nicht in diesem jetzigen Zustand, das Tor des untersten Himmels nicht durchschreiten dürfen. Während bei den anderen interessanterweise gesagt wird, eine jede Seele, die anständig gelebt hat und die das Paradies zu erwarten hat, wird von den Engeln eingehüllt und zu den Torwächtern gebracht und wird durchgelassen, bis die Seele zum siebten Himmel kommt und auch ihn durchschreitet und wird dann wieder zurückgebracht. Die Übeln jedoch kommen direkt wieder zurück, dürfen den untersten Himmel nicht durchschreiten. Daher kann man annehmen, dass diese Seelen, die dort vorbeigehen, zu einem späteren Zeitpunkt dort hingebracht werden. Genauso wie das, was im Koran genannt wird, Yu'aradun, sie werden also ausgesetzt, Sijin und Elion, Bukratan wa Ashiya. Man muss sich das tatsächlich vorstellen, eine jede Seele in ihrem geistigen Grab, wo sie sich befindet, wird es morgens und abends genommen und an einen anderen Ort gebracht, eben in der Barzachwelt, zu Elion oder Sijin, jeden Tag zweimal. Und verbleibt sonst an einem bestimmten Ort außerhalb von Sijin und Elion. Gut, dann als letzten Punkt. Es gibt verschiedene, was ich angekündigt hatte, es gibt verschiedene Auswirkungen des Miraj für die Aqaid, unabhängig von diesen Dingen. Erst einmal, der Miraj ist eindeutig und entspricht und dementsprechend auch etliche Koranverse. Dass es ein lebendiges Existieren der Propheten, der Shuhada und der Salihin gibt, auch schon vor dem jüngsten Tag in der Welt der Himmel. Bei den Shuhada wird ja gesagt, dass sie einen Platz haben unterhalb des Thrones Allahs. Bei den Propheten wird gesagt, nicht nur bei den Großen, die bei den Kabas der Himmel sind, dass sie auch einen besonderen Platz dort haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt zu der Zeit, wo die Seelen üblicherweise in der Barzach-Welt sind, eben nicht dort eine Ausnahme. Die aufrichtigen Menschen, die Salihun, die Siddiqun, die ich heute in der Khutbah auch erwähnt hatte, die Anbiya, die Rusul und die Allah besonders nahestehenden, die Awliya, die erhalten einen Ehrenplatz und zwar schon in der Nähe der Himmel oder in den Himmel selber. Und nur sie, die anderen aber nicht. Sie kommen an einen anderen Ort. Es besteht also schon eine Trennung. Und so heißt es, nicht nur wie es bezüglich des Paradieses und der Hölle Stufen gibt, so gibt es auch in der Behandlung der Seelen im Bereich des Barzach große Unterschiede. Nicht jeder ist gleich. Es ist nicht jeder gleich in diesem Sinne. Der Spruch, jeder ist dem Tod gleich, stimmt nicht. Überhaupt nicht. Sein Sterben ist anders. Sein Existieren ist anders. Und hier wird von den Aqaita gesagt, die Propheten, die Shuhada und Salihin existieren tatsächlich und ihre Seelen tatsächlich, aber wo? Eben in der Welt der Himmel und direkt bei dem Throne Allahs, in einem besonderen Bereich. Und zwar schon vor dem jüngsten Tag. Das Zweite, alle Wunder und alle besonderen Zeichen, die zwischen der Erde und dem Throne Gottes existieren, wie auch immer, werden betrachtet als eine Art Schleier, der am jüngsten Tag hin fortgerissen wird. Und das hat auch durchaus seinen Grund. Wie ihr vorhin durch die Belege mitbekommen habt, wenn gesagt wird, würden die Schleier aus Licht und Feuer, die um den Thron Allahs herum sind, noch hier erst schon jenseits des Sidrat al-Muntaha, würden sie fortgerissen, würde die Welt vergehen. Und das ist der Grund, denn am nächsten Tag passiert in Überlieferung noch was. Israfil, a.s., stößt in sein Horn. Zwei oder nach anderen Überlieferungen dreimal. Und dann vergeht, was Allah will. Außer dem, was bleibt. So eben Allah will. Und dann heißt es in der Aussage des Korans, werden die Himmel gefaltet. Das ist ganz konkret zu sehen. Denn wenn eine neue Erde erschaffen wird, gewaltig, anders als die jetzige, nicht vergleichbar, und wenn es heißt, der Thron wird sich herabsenken und die Engel des Thrones werden ihn herabtragen, so sind sie vor dem jüngsten Tag 4 und am jüngsten Tag 8. Denn es heißt, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً und es tragen den Engel ihres Herrn an jenem Tage 8. Die Zahl ist eindeutig genannt. Und die Kommentatoren sagen dazu, vor dem jüngsten Tag sind es 4. Am jüngsten Tag werden sie zu 8 gemacht. Und sie bringen den Thron Allahs herab am jüngsten Tag. Und das heißt, und es wird keinen Schatten geben an jedem Tag, außer dem Schatten durch den Thron Allahs. Das bedeutet aber, wenn ihr überlegt, der Thron selber ist gewaltiger als die 7 Himmel in seiner Ausdehnung. Diese Erde, die aber neu geschaffen ist, muss ja notwendigerweise größer sein noch. Wie gewaltig das ist. Es wird gesagt, ein jeder Himmel hat in seiner Ausdehnung solche Maße. Der Himmel, der darunter ist, in dem Verhältnis zum Himmel, der darüber ist, so heißt es in einer berühmten Überlieferung des Propheten, hat die Ausmaße so, als würde man betrachten ein kleines Zelt in einer gewaltigen Wüste. Ein jeder der Himmel. Und der Kursi ist noch einmal größer und umfasst alles. Und der Thron ist noch einmal gewaltiger. Und ist jenseits des Kursi. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Thron selber, Arshullah subhanahu wa ta'ala, sich herabsenkt und Schatten werfen kann, muss es eine Ebene sein, die noch größer ist als der Thron. Wie gewaltig ist das? Es übersteigt jedes Vorstellungsvermögen. Und auf der anderen Seite ist es logisch, dass auch von den Aqaid her, von Ahl-Sunnah wa Jama'ah, klar gesagt werden muss, wenn es so ist, dass die Himmel selber ja zwischen dem Thron und dem Kursi auch liegen und uns, so sind alle Schöpfungen, alle Wunderzeichen, die Allah erschaffen hat, letztlich nichts anderes als Schleier, die er um sich legt, damit das Diesseits existieren kann. Und die Schleier werden fortgenommen. Und das entspricht auch dem Koran wieder, wo es nämlich heißt, am Tage des Gerichts gibt es keinen Zweifel mehr. Wenn aber kein Zweifel mehr existieren kann, müssen alle Schleier hinweg. Und das ist der Grund, warum die sämtliche Existenz, auch die Himmel, auch die anderen Wunderzeichen, die Allah erschaffen hat, fortgehen müssen, verschwinden müssen. Und am jüngsten Tag gibt es nur noch Allah und seinen Thron und die Ebene und das Gericht und die Waagschalen und Himmel und Hölle. Aber das ist ein Thema für sich. Letzter Punkt, dass nicht nur alle Propheten diese Reise unternommen haben und so auf dieser Achse aller Welten ihre Reise verrichtet haben zum Herrn der Schöpfung, sondern dass sie alle von ihm eine Weisung bekommen haben. Wenn ihr betrachtet, was für eine Weisung ist überliefert, wir wissen nicht, ob es noch mehr gibt, aber es ist nur diese eine Weisung der Gebete genannt. Das ist die entscheidende Weisung, die Allah SWT während des Mi'raj unseres Propheten sagt. Was sagt unser Prophet SAW bezüglich des Gebetes? Das erste, wonach der Mu'min am jüngsten Tag gemessen wird, ist sein Salah, ist sein Gebet. Und weil es das erste und wichtigste ist, ist es auch das, was er während seines Mi'raj erhalten hat. Und so kann man auch sagen von den Aqaid, dass die Propheten, alayhimus salam, ajma'in, während ihres Mi'raj immer das bekommen haben, was am wichtigsten war überhaupt. Und daran erkennt man die Wichtigkeit des Gebetes. Damit habe ich das auch beendet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.